NDR Kultur. Hörspiel. Zum 200. Male jährt sich morgen der Todestag von Immanuel Kant, an den auch wir heute Abend mit unserem Hörspiel Kant erinnern möchten. Der 1804 im Alter von 79 Jahren in seiner Geburtsstadt Königsberg gestorbene Philosoph hat wie kein anderer das moderne Denken in Wissenschaft und Philosophie revolutioniert und beeinflusst. Nebenbei schuf er das geistige Fundament für ein Staatsverständnis, das auf Vernunft und individuelle Tugenden gegründet war. Bereits zu Lebzeiten genoss der Verfasser der Kritik der reinen Vernunft die uneingeschränkte Bewunderung vieler Zeitgenossen. Zu ihnen gehörte Thomas de Quincey, ein exzentrischer englischer Romantiker, dem sein Zahnarzt den Opiumgenuss schmackhaft gemacht hatte. 20 Jahre nach dem Tod des Philosophen verfasste er ein Bändchen mit dem schlichten Titel »Die letzten Tage des Immanuel Kant«. Darin stützte er sich auf die detaillierten Aufzeichnungen und Berichte, die die engsten Vertrauten des Philosophen, vor allem Kants Schüler Wasianski, hinterlassen hatten. Es entstand ein zeitnahes, ungewöhnlich schillerndes Porträt, das den genialen Gelehrten ebenso wie den grillenhaft pedantischen Preußen in seinem Kampf um den Verlust geistiger und körperlicher Kraft zeigt. Er konnte nicht sprechen, wandte mir aber das Gesicht zu und gab mir durch Zeichen zu verstehen, dass ich ihn küssen solle. Es ist ein vornehmlich in der frommen Sprache üblicher Ausdruck, einen sterbenden Menschen sprechen zu lassen. Er gehe aus der Zeit. Tiefe Bewegung ergriff mich, als ich mich niederbeugte, um ihn auf die bleichen Lippen zu küssen. Da ich wusste, dass er in diesem feierlichen Akt der Zärtlichkeit seinen Dank für unsere lange Freundschaft zum Ausdruck bringen und sein letztes Lebewohl andeuten wollte. Niemals hatte ich ihn dieses Liebeszeichen irgendjemandem zuteilwerden lassen sehen. Er gehe aus der Zeit in die Ewigkeit. Dieser Gedanke hat etwas Rausendes an sich, weil er gleichsamer an den Rand eines Abgrunds führt, ausweichen für den, der darin versinkt, keine Wiederkehr möglich ist. Kant. Hörspiel von Ute Scharfenberg. Königsberg, den 2. April 1804, Dr. Wilhelm Georg Kelch, Privatgelehrter der Medizin und Prosektor am Anatomischen Theater der Universität zu Königsberg, dem Publikum, über den ich hier mit meine Untersuchungen, welche ich an dem Schädel des hier unlängst verstorbenen Professors Kant für die galsche Phrenologie der Hirn- und Schädellehre angestellt habe. Die Phrenologie ist eine Wissenschaft ersten Ranges. Als Begründer der Phrenologie gehört der Arzt Dr. Professor Ebner, Dr. Josef, Dr. Galli, zweifellos zu den größten Gelehrten aller Zeiten. Von der Richtigkeit der phrenologischen Prinzipien ist praktisch jeder denkende Mensch, meistens ohne es zu wissen, überzeugt. Ja. Und machte seinen Ruhm vor einem naiven Publikum aus staatsbeamten Lehrern und Studenten. Ich aber habe ihn selbst ausgegraben. Ja. Ja, da ist er. Nebst dem gesamten Skelett aus der Domkirche zu Königsberg. An der Hirnschale der Menschen nach ihrem Tode, um daraus auf ihre Tüchtigkeit zu schließen. Das vermeinte Skandal, welches man in Wien an der Fiur der bloßen Hirnschädel genommen, um hieraus den Geist des Bewohners zu beurteilen. Eine regelmäßige Sicht bedeutet regelmäßigen Kopf und Gemüt, aber nicht gleich Valeur und Tüchtigkeit. Gewisse Disproportionen, weder die Regel des Anblicks, sind Zeichen von Talent. Ein Kopf, ein Pinsel. Ein Kopf ist, der aus eigenen Kräften was vermag. Ein Pinsel, der dem ein anderer die Hand führen muss. Wasjanski! Ihr treuer Diener, Herr Professor. Meine Hand führt Wasjanski. Den 22. April trat ich in mein 78. Jahr. Oh, Lampe! Lampe, öffne er die Mitteltüre, der Wachaufzug kommt. Wohin, Herr Professor? Jawohl! Herrlich, das rauscht! Erbarmen, Monk, lies! Nicht so laut! Ich hab ja noch nie eine so abgezehrte Leiche gesehen. Und trocken wie eine Scherbe. Hat ja auch zeitlebens keine Frau gehabt. Och, Hortchen, so klein und so dünn. Psst, meine Herrschaft, nicht berühren. Bitte nehmen Sie Rücksicht. Aber ein vornehmes Gesicht, direkt aristokratisch. Ein großer Mann, unser Weltweiser. Seine Schwester ist die letzte Zeit bei ihm gewesen. Eine honette Person. Die Woche hat sie bei mir den Kunst für den Herrn Professor gekauft. Den aß er doch so gerne. Ein so großer Mann. Dienstag Schweinfuß. Mittwoch Kunst. Donnerstag Dorsch mit dicker Butter. Spinat und Brotkuchen. Diesen Gipsabguss habe ich an ganz Totenbett genommen. Die merkwürdige Schädelbildung zeichnet anerkanntermaßen den Mann von genialischer Größe aus. Erstens die Stirn. Schmal und eckig. Oben, sehr breit. Mein Abguss zeigt den Schädel mit seiner gewebigen Bedeckung. Papierdünn. Stirn über dem Gesicht wie ein Halbzoll. In der Gegend der Stirnhügel 5 Zoll. Oben jedoch 7,5 Zoll. Ausgeprägter Hyperbrachycephale. Kurzkopf. Ziffer 88,5 für den Längenbreitenindex. Meine Sammlung weist einige sehr ähnliche altpreußische Bauernschädel auf. Das ist mein einziger moderner Schädel dieser Art. Scheitel, oberwärts, die größeste Breite, 8,5 Zoll. Daher von oben das eckige Aussehen. Länge und Höhe überschreiten nicht das mitteleuropäische Schädel. Die Breite dagegen ist bedeutend. 161 Millimeter. Bei der schwebenden Frage, ob Intelligenz und Breitendimension parallel gehen, wirft vorliegender Schädel ein beträchtliches Gewicht dafür in die Waagschale. Vollständig Ihrer Meinung. Ihr Gipsabdruck ist vortrefflich. Gestatten Sie, dass ich anfasse? Weg, weg mit dem Gewinsel. Es ist lästig, geplärr. Wenn ich mein Ohr dieser Kunst hingebe, so möchte ich belohnt durch Aufheiterung und froh sein. Immanuel Kant war mein Lehrer. Meine Bekanntschaft mit ihm begann vor über 30 Jahren. Damals besuchte ich Kants Vorlesungen. Mit welcher Begeisterung er seine Ideen vortrug. Er lebte in denselben die ganze Stunde lang. Oft nahm er wenig Rücksicht auf das Kompendium, worüber er las. So lebendig waren sie ihm eingeprägt. Später trat ich in engere Beziehung zu ihm. Zunächst als sein Sekretär. Und seit 1790 war ich ständiger Gast in seinem Hause. Ich begleitete ihn auch die letzten Tage bis zu seinem Tod. Daher hier zum Lande die Kohlköpfe Kumpsteichen, Wasjanski. Nun, meine Herren, was gibt's jetzt Neues? Und wie glücklich er war, wenn er an der Mittagstafel seinen Gästen einen idealen Kumst zeigen konnte. Wissenschaft war das für ihn. Kumst, von lateinisch compositum, meint zusammengelegt. Nun, meine Herren, was gibt's Neues? Kants Haus ist ein dreistöckiges Wohnhaus an einer kaum befahrenen Straße. Grenzt mit einer Seite an die Mauer des Königsberger Schlosses. Rückwärtig ein ummauerter Garten. Im Untergeschoss Vorlesungssaal, Küche und Esszimmer. Im Obergeschoss Kants Schlaf- und sein Arbeitszimmer. Unter dem Dach das Zimmer des alten Dieners Lampe. Alte Dielen, keine Tapeten, keine Bilder, kein Komfort, wenige Möbel. Jede Bequemlichkeit war Kant verpönt. Lampe! Mein Schlafrock, mein Tee, meine Pfeife, meine Tabaksmütze und vergesse nicht die Achtung. Kurz nach fünf saß Kant an seinem Teetische und rauchte eine Pfeife. Die einzige für den ganzen Tag. Dazu trug er einen Hut, den er nur zu dieser Pfeife aufsetzte. Er zog so heftig, dass nur ein glühender Aschenkegel zurückblieb. Kant hatte sich zur Regel gemacht, täglich nur eine Pfeife auszurauchen, weil er nicht absah, wo er sonst damit enden sollte. Hätte es eine Art Pfeifen gegeben, die mehrere kleinere in sich fasst, so hätte er sie benutzt. Denn das stritt nicht gegen sein Prinzip, eben nur eine Pfeife und nur eben eine einzige zu rauchen. Er rauchte auch seiner Verdauung wegen. Sein Gedärm sei zu lang. Verstopfung. So, weiter geht's. Es war dies ein ungewöhnliches Leben. Nicht so sehr seiner Ereignisse wegen, sondern ob der Reinheit und philosophischen Würde seines täglichen Ablaufs. Hohel Professor, hier ist der Hartmannsche Zeitung. Ja, wo, Hartmannsche Zeitung? Ich sage ihm doch, es heißt nicht Hartmannsche, sondern Hartungsche. Jetzt sage mir nach, nicht Hartmannsche, sondern Hartungsche. Nicht Hartmannsche, sondern Hartungsche. Noch einmal. Nicht Hartmannsche, sondern Hartungsche. Nun ein drittes Mal. Nicht Hartmannsche, sondern Hartungsche. Kant arbeitete bis 3:45 Uhr. Um 3:45 Uhr stand er auf und rief der Köchin zu. Es ist 3:15. Es ist 3:15. Ist alles zur Mittagstafel bereit, Frau Kalinchen? Ja. Was das Leben für uns für einen Wert hat, wenn nur danach geschätzt, was man hier liest, ist leicht zu entscheiden. Er sinkt unter Null. Denn wer wollte wohl das Leben unter denselben Bedingungen oder auch nach einem neuen, selber entworfenen Plan, der aber auch bloß auf Genuss gestellt wäre, aufs Neue antreten. Es bleibt also wohl nichts übrig als der Wert, den wir unserem Leben selbst geben, durch das, was wir tun. So, weiter jetzt. Das Hinterhaupt. Höhe von der Spitze bis zur Protuberanz 3 Zoll. Der Schädelgrund geht hier fast in horizontaler Richtung ab. Breite dort 4 3/4 Zoll. Der Schädel des größten Denkers der Neuzeit rechtfertigt alles in allem ganz allgemein die Voraussetzung, die man aufgrund der anatomischen Erfahrung hegen durfte. Bezeichnende Charakteristika? Erstens. Beträchtliche Kapazität der Schädelkapsel von mehr als 1700 Kubikzentimetern. Der Binnenraum des Schädels von Immanuel Kant erhebt sich damit um 200 bis 300 Kubikzentimeter über das mittelmännliche europäische Schädel der Gegenwart. Zweitens. Bedeutende Breite der Kapsel, daher phänomenale Intelligenz. Drittens, außergewöhnlich hoher Orbitalindex. Das ist das Verhältnis der Breite gleich 100 zur Höhe der Augenhöhlen von 89,7. Viertens, der Schädel ist in den drei Ansichten, Norma verticalis, Norma occipitalis und Norma temporalis, also von oben, von hinten, von der Seite, gleichmäßig abgerundet. Gleichmäßig abgerundet? Gleichmäßig abgerundet. Aber nein doch. Rund und glatt. Nein, Erhabenheiten überall. Wir bestellen für heute Kalbsuppe mit Reis und Balkschenkunst, weich gestopft mit Pfeffer und Klops. Drei Portionen für Jachmann, gedämpften Kunst und Göttinger Würste, weil er sie gern isst. Ist gut. Über die Lampe Bescheid, er kann mit dem Anrichten beginnen. Aber dass er mir die Finger von den Gläsern und dem Silber lässt. Er ist ein bisschen schief. Die rechte Hälfte ist geräumiger. Schief? So eine Kategorie existiert nicht. Ich finde ihn schief. So geschickt Kant bei Kopfarbeiten war, so unbeholfen war er in Handarbeiten. Sein Diener Lampe war noch viel ungeschickter. Der große Theoretiker der Mechanik und der kleine Praktiker. Kant und Lampe. Kant ganz Kopf, Lampe ganz Hand. Jener entwarf das Problem, dieser besorgte die Auflösung. Aber nicht des Problems, sondern der Sache selbst, durch falsche Gewalt. Es war Kant sehr lieb, wenn ich kleinen Mängeln, wie dem Knarren einer Tür, auf der Stelle, besonders ohne Geräusch, abhalf. Kann das auf der Stelle geschehen? Ja, auf der Stelle. Oh, das ist herrlich. Ein bloßes Ja war ihm eine zu schwache Bekräftigung. Mir sehr lieb, Wojcianski. Ihr treuer Diener, Herr Professor, ich erledige das. Kann das heute auf der Stelle geschehen? Selbstverständlich, heute auf der Stelle. Oh, das ist herrlich. Da danke ich Ihnen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Nun, nachdem er sich vollständig angekleidet hatte, erwartete er seine Gäste. Bei Vorträgen im Kreise seiner Vertrauten oder am Tische im Schlafrock zu erscheinen, fand er unschicklich und sagte, man müsse sich nicht auf die faule Seite legen. Schicklichkeit ist durchaus Pflicht. Schicklichkeit heißt erstens keinen widerlichen und zweitens keinen auffallenden Anblick zu machen. Ich trage keine schwarzen Strümpfe, weil in schwarzen Strümpfen die Waden dünner erscheinen und ich habe nicht solchen sträflichen Überfluss an Waden, um sie noch dünner erscheinen zu lassen. Weiteres Prinzip, man muss sich in den Farben von Rock und Weste genau nach den Blumen richten. Ihre Farben passen sich immer zusammen. Zu einem braunen Rock gehört eine gelbe Weste, das Weißen und die Aurikel. Kant war kaum 5 Fuß hoch, 1,55 Meter nach neuem Maß. Sein Kopf war sehr groß. Die Brust war eingebogen und eine Schulter hinterwärts etwas ausgedehnt. Kant trug eine blonde Perücke und darauf einen kleinen dreieckigen Hut, einen melierten Rock, besagte Seitenstrümpfe und ein Degen. Die alten Kleider zog er zuletzt im Hörsaal an. Nur seinen Hut unterwarf Kant nie der Mode. Er war länger als 20 Jahre im Gebrauch. Die niedergeschlagene Krempe diente ihm als Augenschirm beim Lesen und Schreiben. Genau dieser fast weiß gewordene Tobakshut, der nicht einen Sechser wert war, wurden in der Nachlassauktion mit 8 Reichsdaren 8 Groschen bezahlt. Der Mensch muss in der Kleidungsschacht nie ganz aus der Mode sein wollen. Das ist mein Prinzip. Hochedler Professor, die Suppe ist auf dem Tisch. Ja, wie herrlich, wie wunderbar. Wir haben Sommer heute. Das ist angenehm für Leib und Gemüt, meiner lieben Herren. Gut essen und trinken. ist die wahre Metaphysik des Lebens. Ich selbst bin äußerst empfindlich für das Wetter. Die Fenster muss ich verschließen, sobald der erste Sonnenstrahl herabkommt. Waschanski, ob Sie mir nicht eine Gardine aus Zindeltaft für mein Fenster fertigen lassen könnten? Die Sonne trifft mich schräg von rechts und verjagt mich vor meinem Schreibtisch. Aber nicht nur die Sonne macht uns allen zu schaffen, sondern die elektrische Aufladung der Atmosphäre. Die Luftelektrizität wirft mein Nervensystem zu Boden. Kant behauptete, Katzen seien ganz besonders elektrische Tiere. Nun, meine Herren, was gibt's jetzt Neues? Drei Gänge gab Kant plus Butter und Käse. In der ersten Schüssel eine Fleischsuppe mit Reis, Graupen oder Haarnudeln. In der zweiten trockenes Obst, Hülsenfrüchte oder Fische. In der dritten ein Braten. Zum Fleisch nahm Kant, so wie zu den meisten Speisen, englischen Senf, den er selber präparierte. Des Senfs bediente er sich zu fast jeder Speise. Auch liebte er sehr die dicke Butter zum Gemüse und sann darüber nach, wie die dicke Butter am besten durch fixe Luft zubereitet werden könnte. Das Mittelgericht musste eins seiner Leibgerichte sein, zum Beispiel Kabeljau. Davon aß er so viel, dass er vom Braten nicht mehr viel genoss. Saß er nun einmal an der Suppe und fand er das Suppenfleisch recht mürbe, so war ihm ungemein wohl. Nun, meine Herren, lassen Sie uns auch etwas sprechen. Was gibt's jetzt Neues? Nun, meine Herren. Auf seine Art zu essen verwandte Kant wenig Aufmerksamkeit. Das meiste Fleisch zerkaute er bloß und sog den Saft aus. Den Rest legte er auf den Teller zurück und deckte Brotkrusten darüber. Überhaupt sah es auf und neben seinem Teller nicht so geschmackvoll aus, wie man es von seinem übrigen Betragen gewohnt war. Nun, meine Herren. Mit Ihrer Erlaubnis. Sehr verbunden, Waschanski. Nun, meine Herren. Haben Sie das Kabinettsschreiben des Königs an die Akademie der Wissenschaften in Berlin gelesen? Ja, flüchtig. Er redet von einer falschen Philosophie der Zeit, aber sagt nicht, welche er für die richtige hält. Liebe habe ich. Was Friedrich Wilhelm betrifft, darf man über seinen eigentlichen Wert erst urteilen, wenn man erfahren hat, welche Partei er ergreifen wird. Er hat etwas Misanthropisches im Gesicht, meine ich. Man sieht ihm eine gewisse Verlegenheit an. Teils sicher aus Blödigkeit. Teils, weil er an den Menschen zweifelt, die ihn umgeben. Das ist Anthropophobie, nicht Misanthropie. Rousseau war kein Misanthrop, er war ein Anthropophob. Ja, Mann. Aber aus der Physiognomie kann doch so viel gar nicht gesehen werden. Aber wir werden immer an den Gesichtern sehen wollen, was innen vorgeht. Genauso wie unser inneres Auge immer die Zukunft sehen will. Und wir werden nie ganz umsonst schauen und forschen. Und das stimmt ja auch. Man kann einem Menschen am Auge viel ansehen. Auch Pferden, von der keiner vieles ansehen. Elefanten so, ja. Übrigens, ein gewisser Geil hat einen Weg gefunden, aus der Form der Hirnschädel den Geist des Bewohners zu beurteilen. Talent scheint sich auszudrücken in gewissen Disproportionen. Regelmäßigkeit ist alltäglich, Genie ist paradox. Man sagt, wenn der nicht ein Schelm ist, dann schreibt der Schöpfer keine leserliche Hand. Erster Komplex, Stirn. Erstens, die Organe des Ortsgedächtnisses sitzen in zwei Wülsten über den Augenhöhlen. Beide Wülste hier deutlich sichtbar und tastbar. Links zusätzlich eine zweite kleinere Wulst. Von ihr wohl ganz ausgeprägter Farbensinn. Zweitens, die Organe des Zahngedächtnisses in den Stirnecken. Daher die Breite der Stirn. Bei Kant so stark ausgeprägt, dass sie die Augen nach vorn schoben. Kant war demnach ein hervorragender Mathematiker. Drittens, Sachgedächtnis. Wölbung über der Nasenwurzel. Fehlt. Tasten Sie hier. Ich fühle nichts. Ausgeschlossen. Ich habe etwas. Das sind die Organe der Freigebigkeit beim Geizigen dreiwinklig. Dreieckig, genau. Ja, sehen Sie sich diesen Kopf an, meine Herren. Dicht und fest und eng gepackt. Quaterat demonstrandum. Heute scheint das Fleisch recht weich zu sein. Oh, es muss heißen Mürbejachmann. Weisheit auf die Natur des Fleisches. Mürbe aufs Kochen. Sie werden wohl noch eine Kritik der Kochkunst schreiben. Ja, das ist doch nicht mein Senf. Lampe! Das ist doch nicht mein Senf! Jetzt verfälschen Sie schon den Senf. Die Engländer sind doch die depravierteste Nation. Früher haben sie nicht so betrogen im Handel. Aber jetzt verfälschen sie den Tee, so ja den Senf, einfach alles. Die ganze Welt ist ihnen England. Die übrigen Länder sind nur Anhängsel, ein Zubehör. Das alles macht die Engländer so anspeiungswürdig. Es wird glücken, dass sie gedemütigt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass England republikanisiert. Dann wird es wieder blühen, ohne andere zu drücken. Die Aufstände in Irland sind rechtmäßig. Ich hoffe, dass die Schotten sich anschließen. Mein Großvater stammte übrigens aus Schottland. Die objektive Nachprüfung hat diese Angabe nicht bestätigt. Schon der Urgroßvater Kants ist, wie jetzt feststeht, als Wirt in Werden bei Heidekrug ansässig gewesen. Verzeihung, ja, meine Gedanken sind immer zu unterbrochen. Ihnen fehlt ja ein Knopf am Kragen. Ein Knopfloch ist da, aber kein Knopf. Meine Augen werden auf diese Löcke hingezogen. Ich will Frau Kalinchen bitten, dass sie Ihnen den Rock richtet. Auf der Stelle. Oh nein, danke vielmals. Ich werde mein Halstuch darüber binden. So, wie ist es jetzt? Besser, ja, Mann. Man muss essen, was das Zeug hält. Langen Sie zu. Was sieht sonst Juts Neues? Ist noch nichts bekannt geworden von Bonapartes Expedition? Wo geht es hin? Bonaparte. Wir sehen die Folgen der Kreuzzüge, der Reformation und so weiter. Und was ist dies gegen das, was wir jetzt erleben? Welche Folgen muss dies haben? Groß. Unendlich groß und wohltätig. Diese Revolution hat bei allen Zuschauern eine enthusiastische Teilnehmung ausgelöst. Und schon das war ja mit Gefahr verbunden. Dass trotzdem die Teilnahme so kolossal war, zeigt an, dass es im Menschengeschlecht eine moralische Anleihe gibt. Lichtenberg notiert in Jettingen die französische Revolution, das Werk der Philosophie, aber was für ein Sprung von dem Cogito ergo sum bis zum Erschallen des à la Bastille im Palais Royal. Wir haben es leider massenhaft erlebt, dass die, die die Freiheit am heißesten verteidigt haben, selbst die schrecklichsten Despoten gewesen sind. Ja, das Recht sollte vor der Macht kommen. Es sollte so sein, aber es ist nicht so. Gerade deshalb bin ich vom glühendsten Demokraten zum Republikaner geworden, durch die Demokraten selbst. So geht's mir wie einem verbrannten Finger. Dieser wird an dem Feuer, das ihn verbrennt, auch wieder geheilt. Herr Professor? Herr Professor, was ist Ihre Ansicht über den Despotismus der Freiheit, Herr Professor? Aber ich antworte Ihnen ja. Wenn ich ja nicht fest glaube, dass die Französische Republik bestehen wird, so verdienen doch die Franzosen großen Dank. Sie haben Ideen in Bewegung gebracht, die nicht mehr auszutilgen sind. Wie bei der Schöpfung alles chaotisch aufgerollt war, so auch durch die Revolution. Nun schwebt der Geist Gottes darüber und wird nach und nach scheiden und ordnen. Die Region wird davon keinen Verlust haben. Von den früheren Regionskenntnissen wird man beibehalten, was man für gut achtet. Ja, mit Ihrem Glauben scheint es ja windig auszusehen, lieber Kant. Ja, ich stehe nun einmal in der Einbildung, es sei zuweilen nicht unnütz, Vertrauen in seine eigenen Kräfte zu setzen. Das belebt und gibt den gewissen Schwung, der Untersuchung der Wahrheit sehr förderlich ist. Ich weise den Menschen auf seinen eigenen Kreis zurück, auf seine menschliche Bestimmung, die Bestimmung zum Handeln, nichts glauben, nichts hoffen, der Wahrheit und nur der Wahrheit nachsehen, mit unverwandtem Blick. Was versprechen Sie sich dann aber von der Zukunft? Ich meine von der Zukunft, der keiner von uns entgeht. Von diesem Zustand weiß ich nichts. Haben Sie übrigens erfahren, Ihr Schüler Daniel Hugenberger ist nur doch gestorben. Ja, ist er gestorben? So. Na, dann ist alles spannend vorüber. Ja, man möchte den Toten bei den Toten ruhen lassen. Gestatten, hochedler Herr Professor, eine kleine Berichtigung. Lampe geht nicht hinter meinem Stuhl vorbei, ohne mir mit der ernsthaftesten Miene den Haarbeutel zwischen die Schultern zu setzen. Nur eine kleine Berichtigung. Er will mein krummes Schulterblatt vor meinen Gästen verstecken. Ich lebe 78 Jahre in dieser Stadt, so wie ich bin. Und Lampe fürchtet, Königsbarsch könnte meinen Wuchs bemerken. Kant nannte bei der Angabe seines Alters nie das Jahr, in welchem er lebte, sondern das bevorstehende, in welches er den künftigen 22. April treten würde. Er ließ sich viele Jahre hindurch von dem Königsbergschen Polizeidirektorio die monatlichen Sterbelisten einreichen, um danach seine wahrscheinliche Lebensdauer zu berechnen. Meine Herren, ich fürchte nicht den Tod. Ich werde zu sterben wissen. Ich versichere es Ihnen vor Gott. Wenn heute mein Todesengel käme, so wollte ich meine Hände aufheben und sagen, Gott sei gelobt. Wohlsein, meine Herren. Wer der nichts hat zu tun und zu schaffen, der kauft sich eine Uhr, der nimmt sich eine Uhr, der schleift sich mit einem Pfaffen, so hat er genug zu tun und zu schaffen. Fünftens, die Organe des Witzes. In den Stirnhügeln. Je erhabener die Hügel, desto entwickelter der Witz. Ob dieser gutartig oder bösartig ist, entscheidet das Organ der Gutmütigkeit. Eine Erhebung genau zwischen den Hügeln. Eine Senkung an dieser Stelle steht für Wildheit und Grausamkeit. Kants Schädel mit Erhebung. Der linke Hügel flacher, rechts also... Mehr Witz. Hier, rechts also mehr Witz. Sechstens, der vergleichende Scharfsinn. Ein Dreieck in der Stirnmitte, bei Kant vermischt mit den Organen des metaphysischen Scharfsinns bzw. der philosophischen Spekulation. Zwei Wölbungen, links und rechts. Kann ich nicht finden. Mit bloßem Auge sind sie oft nicht zu erkennen, aber mit den Fingern. Kann man sie tasten? Hier? Nein, weiter außen. Es ist wohl immer etwas unverschämt, so lange zu leben wie ich. Jüngere Leute kommen deshalb erst spät zu Brot. Siebtens, die Organe der Religion oder Theosophie. Die betreffenden Hirnmassen veranlassen eine größere oder kleinere Erhebung am Scheitel. Übermäßig bei Schwärmern, prominent bei Religionsstiftern, vorhanden bei bloß religiösen Menschen. Nicht prominent? Vorhanden. Achtens, die Organe. Organe der Darstellung. Runde Wölbungen an den Seitenwänden. In Rücksicht der Organe der Sprache, Namen und Personengedächtnisse konnte ich keine Untersuchungen anstellen, weil sie sich im Inneren des Frontschädels, in der Decke der Augenhöhlen befinden. Mittwoch und Sonnabend, der Konsistorialrat Horsche. Die Transzendentalphilosophie. Schabbesbohnen mit Hering. Das Prinzip der Autonomie. Alle Vernunfterkenntnis als Wissenschaft betrachtet besteht in Philosophie und Mathematik. Alle Wesen sind miteinander verwandt. Affinitas, das All der Wesen, Omnitudo, als ein Ganzes zu setzen, sich selbst konstituiert in einem System der Ideen. Vielleicht ist unser Schlosswasser als sogenanntes hartes Wasser der Verdauung der Speisen nicht zuträglich. Vielleicht aus tonigsten Schichten alaunartig auf kalkartigen Weichwasser. Es ist etwas Stiptisches, was meinen Geschmack in allen Getränken, selbst im bloßen Wasser, anhängt. Und vielleicht dadurch, dass es gekocht und nachher kalt getrunken würde, oder als schwacher Tee wegfallen würde. Trocken Pastanak mit Bauchspeck für die Köchin. Notabene Häuslichkeit, das Trockenobst von Herrn Lehmann wird nicht der Köchin zum Aufbewahren gegeben, sondern hinter dem Ofen meiner Essstube in einem Sack, der besiegelt ist, oder zwei Säcken, die oft geschüttelt werden. Die Weine und das Rauchfleisch, die mir der Herr von Hess, darunter zwei dicke Bouteillen. Herr Barclay hat mir die Kiste geschickt. Ich musste dem Herrn von Hess danken und die Unglücksfälle mit Obst und Rauchfleisch melden. Der Kaplan Waschanski kam gestern zu mir, um mit mir auf den Tag zu sprechen, heute an einem Mittwochen, ohne von einem Wechselwasch zu erwähnen, sondern nur die Sicherung der rechtlichen Verhältnisse, die wir miteinander jetzt beschließen. Mir ist warm, mir ist kalt, sind ja keine objektive Wahrnehmungen. Fühlen, riechen, schmecken, fühlen. Gegen Ende des Winters begann Kant erstmals über Träume zu klagen. Oft klangen ihm Melodien aus seiner Kindheit in den Ohren, so dass er keinen Schlaf finden konnte. Manchmal, wenn er endlich eingeschlafen war, wurde er von plötzlichen Albträumen geweckt, die ihn unbeschreiblich ängstigten. Fast jede Nacht zog er den Klingelzug. Wie schnell der Lampe auch heruntereilen mochte, er kam fast immer zu spät und musste seinen Kant suchen gehen, der voller Schrecken im Haus unterwegs war. Jetzt keine Kapitulation vor den Schrecken der Dunkelheit. Ständig führten ihm seine Träume die Gestalten von Mördern vor Augen, die auf sein Bett zukamen. Und so hielt er in der ersten Verwirrung meist seinen Diener, der ihm zu Hilfe eilte, für einen Mörder. Tagsüber sprachen wir oft über diese schattenhaften Trugbilder. Kant lachte dann darüber. Lampe! Lampe! Hoch in der Professor! Auskleiden, Lampe! Aber auf Abstand. Gehen Sie nicht, Waschanski. Perücke. Ja. Rock. Weste. Halstuch. Falten, bitte. Kant entkleidete sich abends in solcher Ordnung und mit einer so römischen Beachtung der Etikette, dass er stets in der Lage war, in kürzester Frist zu erscheinen, ohne sich selbst oder andere in Verlegenheit zu bringen. Er hatte aber nicht gern Zeugen dabei. Deshalb wunderte ich mich, dass er mich diesmal hinzubat. Ach, Wyszynski, Sie sind noch jung und rasch. Aber sehen Sie meine Armseligkeiten immer mit an. Wenn Sie 80 alt sein werden... Er wollte immer schon 80 sein, bevor er es war. ...werden Sie ebenso schwach und kraftlos sein wie ich. Lampe, was kotzt das? Ja, Lampe, was ist das für ein scheußliches Ding, das er da anhat? Gehorsamst, Hochinter, Herr Professor. Dieses selbe Ding, dieser Rock. Hochinter, Herr Professor, Lampe, still! Er weiß, dass er mir in einem weißen und keinem anderen als einen weißen Rock aufzuwarten hat. Er wird den Rock zurückbringen, gegen jeden Preis. Den Schaden ersetze ich ihm. Es ist nur, weil ich mich morgen zum zweiten Mal verheiraten will. Und dafür ist der Rock. Heiraten zum zweiten Mal? Er ist schon einmal verheiratet gewesen. Gehorsamste Hochehe, Herr Professor. Ich selbst, mit Erlaub zu sagen, ich selbst habe keine Frau. Ist dir wohl, so bleibe davon. Hat sie denn Lampe seine zukünftige oder ist sie nur schön? Wyszynski, ich habe etwas entdeckt. Ich habe nie Wanzen im Schlafzimmer gehabt, nie. Letzte Woche komme ich von der Fahrt zu ihrem Landhaus, vor dem Steindamschen Tor, zurück und plötzlich entdecke ich mein Zimmer von Wanzen besetzt. Vorher hatte ich keine, wohlgemerkt. Gib mir her, Lampe. Das Halstuch lernt es nie. Die alten Falten. Ich lege es in die alten Falten. Na, das Papier her. Ja, und Wäschlehen. Rechts neben das Licht, Lampe, rechts. Ja, jawohl, Herr Professor. Ich habe nachgeforscht und festgestellt, dass Lampe am Tag meiner Abreise vergessen hatte, die Fensterläden zu schließen. Die Sonnenstrahlen konnten also beinahe 5 Tage lang ungehindert in das Zimmer drängen. Das Licht hat demnach das Dasein und Fortkommen der Wanzen ermöglicht. Nachtmützer, Halstuch. Das Nachthalstuch? Ja, was glaubt er, das weiße Nachthalstuch? Festhalten, Lampe. Festhalten, Lampe. Wie? Lampe, hat er getrunken? Ein Schlückchen. Heraus mit der Sprache. Er war gewarnt. So, Lampe. Nun den ersten Schlafrock. Den zweiten. Bleib ihm. Danke, Lampe. Ja. Halt Hebel. Hör zu, was ich jetzt sage. Ich habe daher den Lampe angewiesen, schärfstens darauf zu achten, dass die Läden im Schlafzimmer janzig vorgelegt sind. Und ich bitte Sie, Wyszynski, die nächsten Tage zu kontrollieren, ob Lampe dem auch peinlich nachkommt. So werden wir dem Dasein und der Vermehrung des Ungeziefers vorbeugen. Lampe kann gehen. Ja. Morgen früh im weißen Rock. Lange Übung hatte Kant eine äußerst geschickte Art des Nestbaus und des sich Einwickelns in die Betttücher gelehrt. Zunächst setzte er sich auf die Bettkante, dann schwang er sich mit einer behenden Bewegung schräg auf sein Lager. Als nächstes zog er einen Zipfel der Decke unter seine linke Schulter und hinter seinem Rücken vorbei unter die rechte. Als viertes verfuhr er mittels einer besonderen Tour d'adresse mit dem anderen Zipfel ebenso und verstand es schließlich, sie um seinen ganzen Körper zu ziehen. Herr Professor, haben Sie sich verletzt? Es ist nichts. Sie müssen mir gestatten, Ihnen zu helfen. Lampe hat mich gestern Abend in einer Weise behandelt, die zu wiederholen ich mich schäme. 40 Jahre ist er bei mir. Nun scheint's genug. Es ist nicht wahrscheinlich, dass er von allein geht. Und auch nicht, dass ein anderer versuchen wird, ihn abzuwerben. Dann schreiben Sie ihm ein Papier, Wasianski. Die schlechte Aufführung des Lampe macht es notwendig, jetzt hitre als der. Nein, schreiben Sie, er hat sich treu, aber für mich nicht mehr passend verhalten. Ich setze ihm eine Pension von 40 Reichstalern aus. Es muss keine Knickerei oder Karschheit irgendwo stattfinden. Der Name Lampe muss nun völlig vergessen werden. Ergänzt du meine Untersuchungen wie folgt. Sprach, Namen und Personengedächtnis bekannt, vorhanden. Was sagen Sie zur Nase? Sie weicht nach links ab. Was? Nach links. Nach links? Raupen 4, Fleisch 13, Kartoffel 9, Ei 3, Fisch 12, Semmel 3, Summe 54. 44, Herr Professor. Ja, wo bleibt er denn nun, der Kaffee? Ich habe angeordnet auf der Stelle, das heißt augenblicklich. Wo bleibt er denn? Lieber Professor, der Kaffee wird gleich gebracht. Wird? Das ist der Knoten. Was immer erst gebracht werden wird. Der Mensch ist nicht glückselig, sondern wird es immer erst. Um diese Zeit begann Kant mehrmals täglich dieselben Geschichten zu erzählen. Also schrieb er Listen mit den Themen für die tägliche Unterhaltung auf Karten, Briefumschläge und jeden ihm unterkommenden Papierfetzen. Aber diese Zettel vermehrten sich rasant und kamen leicht abhanden. Und wenn er sie brauchte, kamen sie nicht zum Vorschein. Er verlor jedes genaue Zeitgefühl. Zu Beginn seines letzten Lebensjahres nahm er die Gewohnheit an, gleich nach dem Essen eine Tasse Kaffee zu trinken. Ich sorgte dafür, dass alles im Voraus bereit stand. Der Kaffee war gemahlen, das Wasser kochte. Und sobald die schoss sein Diener los, um den Kaffee ins Wasser zu schütten. Der Kaffee kommt bald. Na, bald. Eine Stunde ist auch bald. Und so lange hat es schon nach der Zeit gedauert, als es auch bald hieß. Na, darüber kann ich sterben. Und in jener Welt will ich keinen Kaffee trinken. Zweiter Komplex. Scheitel bis Hinterhaupt. Zwölftens. Organe der Beharrlichkeit. Hügel links und Hügel rechts, hinter der Religion, zu sehen und zu tasten. 13. Horchsinn, hier und hier. 14. Rachsucht und Eitelkeit. Bei Kant statt einer Erhebung eine Furche. Tief. Definitiv ein bescheidener Charakter. Definitiv. Kaffee, Kaffee. Ich höre, der Kaffee kommt, Herr Professor. Land, Land, meine lieben Freunde. Ich sehe Land wieder Matrose Maskorb. Wasianski? Ja, Herr Professor. Was ist eigentlich mein auf den Tag bestimmtes Geburtsjahr? Ich fragte mich das heute und konnte mir selbst darauf keine Antwort geben. Kant ging nur noch selten spazieren, einige Runden im Schlosspark. Weil er Angst hatte, nicht mehr fest genug auf seinen Füßen zu stehen, nahm er eine neuartige Gehweise an. Er setzte den Fuß senkrecht auf, in einer Art Stampfen. So wollte er mit der ganzen Sohle auf einmal eine größere Basis erreichen. Er ging sehr langsam. Sobald er merkte, dass der Schweiß ihm ausbrechen wollte, blieb er mitten auf der Straße stehen. Oder er stellte sich in den Schatten und stand dort, bewegungslos, bis er wieder ganz trocken war. Er stürzte ständig im Gehen und im Stehen und lachte darüber. Oft schlief er in seinem Sessel ein, dann fiel er zu Boden und war unfähig aufzustehen. bis der Zufall einen Helfer ins Zimmer brachte. Später beschaffte ich ihm einen Sessel mit kreisförmigen Lehnen, die vorn zusammentrafen und ineinander einhackten. Um beim Lesen der gelehrten Zeitung des Nachts nicht die Mütze zu verbrennen, muss die Zeitung nicht neben der Leserei, sondern zwischen ihr und dem Leser liegen. Unsere höchste Person hat mit großem Missfallen ersehen, wie unverantwortlich ihr gegen eure Pflicht als Lehrer der Jugend und gegen unsere euch sehr wohlbekannte landesväterliche Absichten handelt. Wir verlangen, dass ihr euch künftighin nichts dergleichen zu Schulden kommen lassen. Widrigenfalls ihr euch bei fortgesetzter Renitenz unfehlbar unangenehmer Verfügung zu gewärtigen habt. Auf einer Trommel saß der Held und dachte seine Schlacht. Den Himmel über sich zum Zelt und um sich her die Nacht. Gott aber wog bei Sternenklang der beiden Heere Krieg. Er wog und Preußens Schale sank. Und Österreichs Schale stieg. Kant ist Preuße. Alle Affekte der schmelzenden Art, seine eigenen Worte, sind Kant fremd. Ich denke mitunter, er wäre eine der größten Erscheinungen in der Menschheit überhaupt, wenn er imstande wäre, Liebe zu empfinden. Das Los, das mir gefallen ist, nämlich für Geistesarbeiten, wie gelähmt zu sein. Den völligen Abschluss meiner Rechnung in Sachen, welche das Ganze der Philosophie betreffen, vor sich liegen und es noch immer nicht vollendet zu sehen. Ein tantalischer. Kant ist ein Muster von einem Charakter. Er kann aber absolut keinen Widerspruch gegen sein System vertragen. Er räumt der Obrigkeit viel zu viel ein. Ein tantalischer Schmerz. Kant sagt, den Gesetzen des Landes, den Statuten und Polizeianordnungen muss man strikt gehorsam sein. Selbst dann, wenn man auch hier und da mit ihnen nicht zufrieden ist. Oder nach der eigenen inneren Überzeugung nicht zufrieden sein kann. Die Aufgabe, mit der ich mich jetzt beschäftige, betrifft den Übergang von den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik. Sie will aufgelöst sein, weil sonst im System der kritischen Philosophie eine Lücke sein würde. Aber die Vollendung derselben wird, wenn ich gleich durch völlige Lähmung der Lebenskraft durch immer sich einstellende Hemmungen derselben. Wie verträgt sich das aber mit seinen eigenen Taten? Er geht ja nicht mehr in den Garten aus Trotz. Sich einstellende Hemmungen derselben bis zur höchsten Ungeduld aufgeschoben. Er findet alles in sich selbst und darüber hat er die Fähigkeit verloren, etwas in einem anderen zu finden. In der Anthropologie schreibt er, der Verstand fragt, was will ich als wahr behaupten? Die Vernunft fragt, was kommt dabei heraus? Er hat wie niemand sonst die Fähigkeit, darauf zu antworten. Aber auf die Frage der Urteilskraft, worauf kommt es an, weiß er nichts zu sagen. Und das Fazit? Kant hat bisher nur für Grundgelehrte geschrieben. Jetzt müsste er für das Volk schreiben. Ein Gesundsein ist also nicht die des Studierenden, sondern Vegetierenden. Essen, defekieren und schlafen können. Kant liest seine Schrift nicht mehr, vergisst, was er geschrieben hat. versteht auch nicht mehr recht, was er einmal sagen wollte. Das Gefühl der Wärme, das Leben, der Kälte, der Tod. Keine von beiden sind Stoffe, sondern nur Verhältnisse von Kräften. Luft, Licht, Wärme, positive und negative Elektrizität. Der permanente Zustand ist der Tod. Die Idee Gott, nicht von Gott. Es wäre tautologisch. Gott ist nicht ein außer mir bestehendes Ding, sondern... Wenn er nur einen besseren Stil... Wörter sind nur das Kleid. Aber hier machen Kleider gewiss Leute. Sondern mein eigener Gedanke. Es ist ungereimt zu fragen, ob ein Gott sei. Der Welt erkennen will, muss sie zuvor zimmern. Und zwar in sich selbst. Der höchste Standpunkt der Transzendentalphilosophie im System der Ideen, Gott, die Welt und der seiner Pflicht angemessene Mensch in der Welt. Erster Teil. Was ist Gott? Paragraph 1. Dieser Gegenstand wird gedacht als eine Person, die lauter Rechte und keine Pflichten hat. Mithin sowohl in technisch-praktischer als moralisch-praktischer Hinsicht alles vermag, wie alles weiß und alles wahre, gute. Das ist, was schlechthin Zweck ist, will. Eine Welt, ein Gott. Bei den Begriffen der Philosophie schien der erhabene Denker mit sich selbst lange im Kampf gewesen zu sein. So sehr war dieser Artikel durchstrichen, überarbeitet und durchgeackert. Dritter Komplex, Hinterhaupt. 15. Liebe zur Wahrheit, in der Regel als Wölbungen hinter den Organen des Ehrgeizes, bei Lügnern, Vertiefungen, bei Kant, zwei Eindellungen, ein Viertelzoll tief, Interpretation schwierig. Setzen Sie deshalb aus. Sie meinen die Wölbung nicht besonders ausgeprägt? Vertiefungen. Probieren Sie am Originalschädel. Ich nahm bereits Gelegenheit. Und? Tut mir leid. Was? Wie? Hier muss auch der erste Weise seine Unwissenheit bekennen. Die Vernunft löscht hier ihre Fackel aus. Und wir bleiben im Dunkeln. Nur die Einbildungskraft kann in diesem Dunkel herumirren und Phantome schaffen. Wir haben hier die Bestätigung von Kants These, Genie gleich Abweichung von der Norm. Gewiss. 16. Die Organe des Geschlechtstriebs. Diese Bildung am Schädelgrund wird bei Kant gänzlich vermisst. Nahrungstrieb, Nummer 17, weist bei Kant in Richtung Fleischnahrung. Bei all dem ist der Schädel aber rund. Insgesamt eher glatt. Und was ist mit der schiefen Nase? Auf der Stelle. Augenblicklich. Nun, meine Herren, was gibt's Neues? So, weiter jetzt. Rasch, rasch. 20 Mal pro Minute. Knüpfte Kant jetzt sein Halstuch auf und zu. Ebenso verfuhr er mit dem Gürtel seines Schlafrocks. Kaum war er geschlossen, schnallte er ihn voller Ungeduld wieder auf, um ihn dann mit derselben Ungeduld erneut zuzuhaken. Keiner Beschreibung wird der fieberhaften Unruhe gerecht, mit der er sich diesen Sisyphus-Arbeiten des Auf- und Zumachens von früh bis spät hingab. Voller Aufregung, dass es ihm nicht gelingen könnte. Voller Aufregung, wenn er es geschafft hatte. Lieber Kant, was ist wohl Ihre Meinung zu all dem? Schlichten Sie unseren Disput. Herr Professor. Meine Herren, ich bin alt und schwach. Sie müssen mich wie ein Kind behandeln. Herr Professor, wir sprachen gerade darüber, dass die Philosophen doch noch nicht ganz einig sind darüber, was eigentlich Philosophie sei. Wie können Sie das sein? Sie streiten ja noch, ob es eine Philosophie gäbe. Die Griechen mussten mit dem Wort doch einen bestimmten Begriff verbinden. Sophos heißt ein Weiser. Philosophie, Weisheit, Studium. Und damit Punktum. Was gehörte aber dazu, ein Weiser zu sein? Die Griechen haben die Philosophie doch gar nicht erfunden. Sie haben sie nur übernommen. Man muss untersuchen, von welcher Nation sie die Sache und folglich das Wort herhaben. Von den Phöniziern und den Hebräern. Die Ägypter haben kein eigenes Wort dafür. Ja, Phönizier und Hebräer sind nicht gerade Philosophen. Sie haben aber das Wort. Und aus ihrer Gegend stammt die Kenntnis eines einzigen Gottes, die einen hohen Grad von Philosophie voraussetzt. Nicht aus Ägypten. Die hebräischen Propheten heißen Zophim, Philosophen zu einer Zeit, als die Griechen noch wenig wissenschaftliche Kultur hatten und ihre Autochtonen Eicheln fraßen. Ja. Was würde es denn in diesen Sprachen zuerst heißen? Das Verbum Safa heißt im Hebräischen spekulieren und das Abstraktum Sophia heißt Spekulation. Das hier wäre ein recht guten Grundbegriff von Philosophie. Ist Weltweisheit ein treffendes Wort für Philosophie? Nein. Weisheit ist ein Attribut des Menschen. Aber die Aufgabe der Transzendentalphilosophie bleibt noch immer unaufgelöst. Ist ein Gott? Ob nicht alle Menschen alle Augenblicke erkranken und beständig mehr oder weniger rekonvaleszieren? Indessen, dass sie dadurch doch immer belebt werden. Der permanente Zustand ist der Tod. Man hat keine Erfahrung außer der, die man selbst gemacht hat. Alt und erfahren zu sein, sind identische Ausdrücke, die nichts Glänzendes enthalten, aber einen sicheren Boden haben. Wasjanski. Herr Professor. Wasjanski, notieren Sie, Junius, Julius und August sind die drei Sommermonate. Erstens Spaziergänge, zweitens Ausflüge, drittens Reisen. Junius, Julius und August sind die drei Sommermonate. Erstens Spaziergänge, zweitens Ausflüge, drittens Reisen. Das bedeutete, dass dies die drei besten Monate zum Reisen seien. Im Frühjahr 1803 führte ich Kant in seinen Garten. Was ist das? Wo sind wir? Wasjanski! Wir sind in Ihrem Garten, Herr Professor. Nur einen Schritt aus dem Haus. Ich weiß ja nicht, wo ich bin. Auf einer Wüsteninsel. Ich möchte dahin, wo ich gewesen bin. Mein Vögelchen kommt nicht, die Grasmücke, über die Pyrenäen. Am 8. Oktober 1803 wurde er zum ersten Mal in seiner Jugend ernsthaft krank. Nur als Student hat er einmal an einem Fieber gelitten, das aber durch Marschübungen überwunden werden konnte. Und später zog er sich eine Kopfprellung zu. Die jetzige Krankheit beruhte auf folgender Ursache. Sein Appetit war in letzter Zeit unregelmäßig gewesen. Ich möchte fast sagen, entartet. Außer Butterbrot mit englischem Käse schmeckt ihm nichts mehr. Er bestand darauf, dass ihm Käse noch nie geschadet habe und dies auch jetzt nicht tue. Das Ergebnis war wie zu erwarten. Eine schlaflose Nacht, gefolgt von einem Tag schwerster Krankheit. Man schickte sogleich nach mir und ich eilte zu seinem Haus, wo ich ihn bewusstlos in seinem Bett vorfand. Er war nun zum ersten Mal im Leben für einige Tage ans Bett gebunden und aß nichts. Ich werde täglich schwächer. An mir ist kein Notfleisch mehr. Ich kann der Welt nichts mehr nützen und weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Aber wer sich selbst entleibt, ist ein Ass, das sich selbst auf den Anger wirft. Keine 4 Monate mehr, dann werden sich wieder alle ihre Freunde hier um sie versammeln und ein Glas Champagner auf ihr Wohl trinken. Ja, wirklich. Wie herrlich. Das muss heute auf der Stelle geschehen. Am 13. Oktober nahm er seine Tischgesellschaften wieder auf. Früher hatte er diese Mahlzeit, seine einzige, gern in die Länge gezogen. Oder wie er es klassisch ausdrückte, Zönam Duzere. Jetzt konnte sie ihm jedoch nicht schnell genug zu Ende gehen. Es störte ihn, wenn sich seine beiden Gäste untereinander unterhielten, während er selbst wie ein Statist auf der Bühne saß. Sagen Sie an, Herr Moloch, meine, hier ist für heute die guten, dicken Erbsen. Verzeihen, Herr Professor. Heute wird ein Gericht sich nicht wohl schicken, das nicht alle gerne essen. Das muss ja ein Ochs sein. Dem Decker Erbsen nicht schmecken. Er sah so schlecht, dass er den Löffel nicht mehr fand. Ich zerlegte ihm die Speisen, legte sie ihm in den Löffel und gab ihm den Löffel in die Hand. Warum fallen die Nägel nicht ebenso gut aus wie die Zähne? Nun, meine Herren, was gibt's denn sonst gut Neues? Ich möchte unterhalten werden. Hasse, buchstabieren und syllabieren Sie meinen Vornamen. Ich habe mich früher Emanuel geschrieben, aber von Hasse belehrt, nicht wahr? Lieber Hasse, was der Name heiße und wie er geschrieben werden müsse, schreibe ich mich seitdem beständig Emanuel. Nie hätte ich mich erkühnt, Herr Professor. Emanuel ist auch nicht falsch. Man kann den ersten Buchstaben ein auch E lesen, wie es die jetzigen Juden tun. Und die Verdopplung des M ist nicht wesentlich. Es bedeutet doch dasselbe. Im, das heißt mit. Imanu, mit uns. El ist Gott, also Immanuel, Gott ist mit uns. Ein jeder Tag hat seine Plage. Hat nun der Monat 30 Tage, so ist die Rechnung klar. Von hier kann man dann sicher sagen, dass man die kleinste Last dir tragen. In dir, du schöner Februar. Selbst von diesem kurzen Monat brauchte Kant nicht alle Tage mehr zu ertragen, weil er am 12. starb. Am Sonntag, dem 5., speiste ich bei ihm. Kant war bei Bewusstsein, aber so schwach, dass sein Kopf auf seine Knie hinabhing und er gegen die rechte Seite des Sessels sank. Ich ordnete seine Kissen so an, dass sie seinen Kopf aufrecht hielten und stützten. Nun ist alles in der besten Ordnung. Testudine et facie. Wie in der Schlachtordnung, ja. Wir versammelten uns wie gewöhnlich um 1 Uhr am Mittwoch, dem 8. Februar. Ich begrüßte ihn so heiter wie möglich und ließ das Essen auftragen. Kant sprach kein einziges Wort und saß mit blicklosen Augen in sich selbst versunken da. Es war, als weile ein mächtiges Gespenst aus einem vergessenen Jahrhundert unter uns. Er nahm einen Löffel mit etwas Suppe, führte ihn zu den Lippen legte ihn aber sofort wieder nieder und ging zu Bett, von dem er sich nie wieder erheben sollte. Am Donnerstag, dem 9., versank er in die Schwäche der Sterbenden und die Facies Hippocratia hatte bereits Besitz von ihm ergriffen. Ungefähr um 10 Uhr abends fand ich ihn bewusstlos und überließ ihn der Obhut seiner Schwester. Am Freitag, dem 10., begab ich mich um 6 Uhr morgens zu ihm. Er stürmte und während der Nacht war tiefer Schnee gefallen. Als ich an sein Bett trat, sagte ich: Guten Morgen. Er erwiderte meinen Gruß und sagte ebenfalls: Guten Morgen. Aber mit so schwacher und stockender Stimme, dass es kaum zu verstehen war. Ich freute mich, ihn bei Bewusstsein anzutreffen und fragte, ob er mich erkenne. Ja, antwortete er, streckte die Hand aus und berührte mich freundlich an der Wange. Es ist schade, dass man sterben muss, wenn man eben angefangen hat, einzusehen, wie man eigentlich hätte leben sollen. Am Samstag, dem 11., lag er mit starren, ausdruckslosen Augen da, aber allem Anschein nach völlig ruhig. Ich fragte ihn an diesem Tag abermals, ob er mich erkenne. Er konnte nicht sprechen, wandte mir aber das Gesicht zu und gab mir durch Zeichen zu verstehen, dass ich ihn küssen solle. Ich war tief bewegt, denn ich fühlte, dass er in diesem Akt der Zärtlichkeit sein letztes Lebewohl sagen wollte. Jede Flüssigkeit, die ihm nun gereicht wurde, lief mit einem röchelnden Geräusch die Speiseröhre hinab. Und alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass der Tod nahe bevorstehe. Tage sind gleichsam Kinder der Zeit. Weil der folgende Tag mit dem, was er enthält, das Erzeugnis des vorigen ist. Wie nun das letzte Kind seiner Eltern, jüngstes Kind, genannt wird, so hat unsere Sprache beliebt, den letzten Tag, den Zeitpunkt, der alle Zeit beschließt, den jüngsten Tag zu nennen. Der jüngste Tag gehört also noch zur Zeit. Denn es geschieht an ihm noch irgendetwas, nicht zur Ewigkeit, wo nichts mehr geschieht, weil das Zeitfortsetzung sein würde, Gehöriges, nämlich Ablehnung der Rechnung der Menschen von ihrem Verhalten in ihrer ganzen Lebenszeit. Es ist ein Gerichtstag. Das Begnadigungs- oder Verdammungsurteil des Weltrichters ist also das eigentliche Ende aller Dinge in der Zeit und zugleich der Anfang der seligen oder unseligen Ewigkeit, in welcher das jedem zugefallene Los so bleibt, wie es in dem Augenblick des Ausspruchs ihm zuteil ward. Obwohl er tagsüber apathisch gewesen war, gab er abends deutlich zu verstehen, dass sein Bett gemacht werden solle. Daher hoben wir ihn in unsere Arme, zogen eilig die Leintücher und Kissen zurecht und betteten ihn zurück. Er schlief nicht und schob den Löffel mit Saft meistens zur Seite. Aber gegen 1 Uhr nachts machte er von sich aus eine Bewegung nach dem Löffel, woraus ich schloss, dass er Durst habe. Ich gab ihm etwas mit Wasser gemischten und gesüßten Wein. Aber die Muskeln seines Mundes brachten nicht genug Kraft auf, ihn zu halten, sodass er die Hand auf die Lippen legte, um ein Zurückfließen zu verhindern, bis er dann mit einem Röcheln schluckte. Er schien mehr zu wünschen, und ich gab ihm weitere Löffel ein, bis er fast unhörbar sagte: Es wird Zeit. Die Wasser steigen. Es müssen die Tiere in die Asche getrieben werden. Um 3:45 Uhr morgens, am Sonntag, den 12. Februar 1804, streckte sich Kant aus, als ob er sich für den letzten Akt zurechtlegen wolle, und verharrte in dieser Haltung, bis der Tod eintrat. Der Puls war nun an Händen, Füßen und Hals nicht mehr zu fühlen. Ich versuchte alle Stellen, an denen ein Puls wahrzunehmen ist, und fand nur noch einen an der linken Hüfte, der heftig, aber mit häufigen Unterbrechungen schlug. Gegen 10 Uhr vormittags wurde sein Auge starr und die Lippen überzog Totenblässe. Kurz vor 11 Uhr wurde der Atem schwächer, dann unregelmäßig. Schließlich stockte er ganz und die Oberlippe zuckte leicht. Es ist gut. Dies waren seine letzten Worte. Es ist gut. Danach folgte noch ein leiser Atemzug oder eher ein Seufzen, dann nichts mehr. Aber der Puls schlug noch einige Sekunden lang, immer langsamer und matter, bis er gänzlich aufhörte. Der Mechanismus blieb stehen. Die letzte Bewegung war zu Ende. Und genau in diesem Augenblick schlug es 11. Man trug ihn aus seinem Hause zur Dom- und Universitätskirche hin, bei Fackelschein und unter dem Geläut sämtlicher Glocken Königsbergs. Sein Sarg wurde getragen und umgeben von Studenten. Sie waren durchdrungen von tiefer Achtung, gleich guten Söhnen, die einen lieben guten Vater zu Grabe tragen. Kein einziger von allen diesen hatte seine Vorlesungen gehört, aber sie waren doch Schüler von Kants Schülern. Aus allen Ständen, vom Gouverneur an bis zum Niedrigsten, war das Gefolge, ein nicht enden wollender Menschenstrom. In der Kirche unzählige Wachskerzen, eine Trauerbühne, auf der Kants Sarg und seine Büste stand. Dann Musik, ein paar Reden, und nachdem jenes alles in ehrfürchtiger Stille angesehen und gehört war, die Einsenkung des Leichnams in dem neben der Domkirche befindlichen Professorgewölbe. Kant. Hörspiel von Ute Scharfenberg. Nach die letzten Tage des Immanuel Kant von Thomas de Quincey. Kant, Kurt Hübner, Wasjanski, Gerd Warmeling, Kupfer, Hermann Lause, Kelch, Detlef Jakobsen, Lampe, Traugott Buhre, Hasse, Klaus Herm, Jachmann, Hermann Bayer, Abeck, Markus Meyer, Frau Kalinchen, Franziska Trögner und Gisela Morgen, Ingrid Borgmann-Wenzlau. Komposition Wolfgang Florey, Schlagzeug Tankutay. Schnitt Barbara Zwirner, Ton Thomas Monajan, Regieassistenz Clarisse Cosset, Regie Jörg Jannings. Produktion Deutschlandradio Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk 2001.